Inmitten der Arbeit der Nacht bade ich im schwarzen Gold. Die rauchigen Schlote werfen Ungemach auf Unterwäsche und Laken. Dunkle Schwerkraft durchdringt unsere private Stille. Das Dich und mich. Käfer fallen im Novemberdunst in die Kälte des nebligen Wassers. Das letzte Grubenpferd lahmt auf dem Heimweg. Die Augen gewöhnen sich an seine Langeweile. Mein Fernseher schreit. In den meisten Ohren wächst wildes Grün. Ich will es nicht hören. Verdammter Mond, halbfertige Novembernacht. In den Kanälen rauschen Worte, erwartet und blöd. Ein dünner Draht verbindet die Unterwelt mit der katholischen Messe. Im eigenen Binnenmeer sprechen Fische, unerwartet. Der Neubau der Sprache hält die seltsame Befindlichkeit auf. Und ich sehe in der Arbeit der Nacht ungestrichene Sinnlosigkeit. Nur wer hilft dem Grubenpferd auf dem Heimweg zu sich selbst? Du? Ich? Nicht.